Friedrich Hebbels Trauerspiel, die Nibelungen. In dieser Spielzeit gibt es eine regelrechte Welle von Neuinszenierungen dieses monumentalen Klassikers. Warum das so ist, was uns der Stoff heute sagen kann und inwieweit die modernen Adaptionen gelingen könnten oder schon Misslungen sind, damit hat sich unser Theaterkritiker Michael Lages befasst. Schönen guten Morgen, Herr Lages. Morgen, Frau Bürger. Lassen Sie uns zunächst ruhig nochmal das Kernthema der Nibelungen herausfiltern. Welche gesellschaftlichen Fragen werden in diesem Stück verhandelt? Ja, ausgehend von einer Familiengeschichte, die vertrackte Wege geht, geht es letztlich darum, was eine Nation oder ein Volk oder damals auch einen Stamm zusammenschweißt. Die Nibelungen, das sind ja die Burgunden, also der Hof der Burgunden, der am Rhein in Worms zu Hause ist. Und der lässt sich auf einige Tricks ein, um sozusagen die Erbfolge zu sichern. Und diese Tricks führen dazu, dass er schlussendlich in einem finsteren Rachefeldzug zweier betrogener Frauen an den Hof des Hunnenkönigs Etzel gerät. Und dort beginnt eine fürchterliche Schlacht, die Friedrich Hebbel im zweiten Teil des Nibelungendramas, eigentlich sogar im dritten Teil, im letzten jedenfalls des Nibelungendramas beschreibt. Und in der passiert etwas, das dann in der Folge immer als sehr deutsch beschrieben oder beansprucht worden ist, nämlich, dass man durchhält bis zum letzten Mann. Obwohl es eigentlich nur um den finsteren Hagen, also den Mörder des Helden Siegfried geht, der da zu rächen ist, stellen sich die Burgunden, also seinen näheren Verwandten, immer und um jeden Preis auf seine Seite. Es beginnt eine Schlacht, in der jeder, selbst der Unschuldigste, draufgeht, bloß um diesen einen zu schützen, der zum Stamm gehört. Und das ist dann diese berühmte, vielfach beschworene Nibelungentreue, also das Zusammenhalten unter dem Dach eines Stammes, eines Volkes, einer Nation. Sie kennen sicher auch den Merksatz, Deutsch sein heißt eine Sache, um ihrer selbst willen zu betreiben, also bis zur letzten Konsequenz. Das ist sozusagen der politische Raum, der mit diesem Nibelungendrama dann immer wieder betreten wird. Vor fast 150 Jahren hat Hebbel die Nibelungen geschrieben. Es wurde auch umgehend uraufgeführt, 1861 in Weimar. Was hat Hebbel Ihrer Ansicht nach besonders an dem Stoff interessiert? Ja, erstaunlich ist, dass es eventuell gar nicht unbedingt das war, was ich gerade beschrieben habe, nämlich The Birth of a Nation, der Roman. Das Stück 1861 ist 10 Jahre vor der Nationwerdung der Deutschen geschrieben. Man darf sich daran erinnern, dass wir noch in der Kleinstaaterei uns befinden und da noch gar nicht von Nation die Rede sein kann. Er hingegen scheint, und das legt eine Veröffentlichung im Programm auf der Schaubühne in Berlin, die ja die Spielzeit mit diesem Stück eröffnet hat, nahe, ein unveröffentlichte Vorrede zu den Nibelungen, dass es ihm vor allen Dingen um das Drama dieser Frauen geht, um das Drama der Kriemhild, die betrogen wird und sich so finster rächt, um das Drama auch der mythischen Brunhild, die ja ebenfalls betrogen wird, gleich zu Beginn der Veranstaltung und die mit Hagen zusammen diesen ganzen Rachefeldzug letztlich anzettelt und schon den Mord an Siegfried. Also dass es vor allen Dingen die Verstrickungen sind, in die sich ein familiärer Zusammenhang, also ein zwischen Frau und Mann sich entwickelnder Zusammenhang, sehenden Auges begibt. Also sozusagen den Abgrund vor Augen tut man immer noch wieder das Falsche, tut es aber so fundamental richtig, dass der Sturz in den Abgrund gar nicht ausbleiben kann. Es könnte durchaus sein, dass es eigentlich vor allem das gewesen ist und insofern sogar eher ein psychologischer als ein politischer Rahmen, den sich der Hebbel da gedacht hat. Wobei wir ja wissen, das Private ist auch politisch. Na, unbedingt. Welche Phasen der Rezeption hat das Stück dann durchlaufen in Folge? Wann und warum war es mal in und mal out? Also es ist mit Sicherheit in gewesen in Zeiten, da sich die aufgeklärten, naja, noch gar nicht alt 68er, sondern die damals 68er eben, damit noch mal beschäftigt haben, wie man mit diesen deutschen Mythen umgehen soll. Also ich erinnere mich noch ganz gut an zwei Aufführungen, die sind gegen Ende der 80er Jahre gewesen. Das war Frank-Patrick Steckel, der aus der alten Schaubühne, der alten sehr politischen Schaubühne kam und damals Intendant am Schauspielhaus in Bochum war. Und fast zeitgleich Jürgen Flimm, der ja sehr viel gemütlicher war, aber ebenfalls aus dieser 68er-Politisierung stammende Regisseur und damals Intendant am Thalia-Theater in Hamburg. die haben tatsächlich vor allem neben aller Familientragödie diesen politischen Raum beschrieben. Ich weiß noch, bei Flimm begann alles sozusagen in deutscher Putzenscheiben-Gemütlichkeit im ersten Teil und dann war der zweite Teil ein Bunker, ein riesiger, stählerner, sieht jedenfalls auf der Bühne so aus, wie stählerner Bunker, in dem diese ganze Untergangskatastrophe stattfand. Es hat sich dann nochmal Frank Castorf übrigens in den 90er Jahren ebenfalls mit diesem Drama beschäftigt. Da war dann alles born bad, also schlimm und schlecht und dramatisch schlecht geboren, also eine Geschichte über die Art und Weise, wie ein Stamm, eine Nation kodiert ist mit dem Bösen an sich. Und was jetzt stattfindet, ist tatsächlich ein ziemlich neuer Blick. Die Schaubühne hat, also sind alle eigentlich darin vereint, dieses Stück eigentlich einer Generation neu zu erzählen, die eigentlich wohl nichts mehr davon weiß. Umso erstaunlicher, dass derzeit wieder viele Theater nach diesem Stoff greifen. Gerade gestern Abend hatte die Inszenierung der jungen Regisseurin Amina Gussner Premiere am Theater Gera Altenburg. Aber das ist ja nur eine von ganz vielen neuen Inszenierungen. Ja, ich glaube, die sind alle auf der Suche nach einer Definition dessen, was diesen Zusammenhang Staat, was diesen Zusammenhang Nation oder Volk ausmacht, muss man gar nicht unbedingt mit 20 Jahren Mauerfall in Zusammenhang bringen, aber es gibt in Wellen immer wieder diese Selbsterforschung dessen, was denn wohl wir Deutschen so sind. Also die Schaubühne in Berlin macht es relativ karg und abstrakt und versucht, den Text relativ kühl zu erzählen, ohne große Emotionen. Nur zum Schluss fließt dann literweise Blut eine große Treppe hinunter. Das ist dann die Schlacht am Hofe des Königs Etzel, aber bis dahin wird sehr cool erzählt, also sehr unterkühlt und nur mit dem, eigentlich mit der Absicht von Marius von Meyenburg, der ja auch den Text ein bisschen bearbeitet hat, den Text als Text wieder kenntlich zu machen. Katharina Gericke, das ist eine nicht mehr ganz junge Autorin, die sehr fleißig für die Landesbühne in Wilhelmshaven und vorher auch für Staatsschauspiel Dresden geschrieben hat, die macht etwas ganz anderes, die erfindet den Text neu aus dem Geiste der lustigen Nibelung. Es gab mal eine Parodie in den 20er Jahren des Komponisten Oskar Strauss und des Komödiendichters Rediamus, die haben die lustigen Nibelungen geschrieben und haben eine Farce draus gemacht, eine Art Puppentheater, eine Art Kasperltheater. Sie macht das auch, Katharina Gericke, und das ist eine gar nicht so alberne Veranstaltung, wie man denkt, weil der Text bleibt trotzdem konzentriert aufs Material der Nibelungen, übrigens nur bis zu Siegfrieds Tod, und die Gericke erzählt vor allen Dingen die Hybris eines Helden. Dieser Siegfried ist ein ausgesprochen aufgeplustertes Wesen und deswegen der Lächerlichkeit preisgegeben. Und in Dresden, wo der junge Regisseur Marc Pretsch eine Fassung erarbeitet hat, die vor allen Dingen mit Dresdner Jugendlichen und Bürgern aus der Stadt arbeitet, wird die Masse beschworen. Also die Masse, die durch diese Texte hindurch immer wieder die Kraft einer sich bildenden staatlichen Gemeinschaft demonstriert. Und das ist auch in Dresden sehr eindrucksvoll. Und wie verhalten sich die zeitgenössischen Regisseure zum nationalistischen Missbrauch des Stückes? Wird das in den Inszenierungen mit aufgearbeitet, gerade vielleicht in der letzten, die Sie angedeutet haben? Ja, da ist es zu spüren, dass man darüber nachgedacht hat. Aber sie beziehen eigentlich relativ wenig Haltung. Sie nehmen das etwas naiver, als man sich das wünschen dürfte. Deswegen bin ich doch immer auch ein bisschen glücklich, mich noch zu erinnern an diese kommentierenden Aufführungen aus den 80er Jahren. Man ist, glaube ich, eher im Moment auf der Spur zu erklären, was dieser Stoff für uns bedeuten kann, heute 148 Jahre nach der Niederschrift. Ich glaube, das ist in Wellen in der Tat eine Selbsterkundungsbemühung, die mit diesem Text stattfindet, übrigens viel mehr, wie ich finde, als mit Goethes Faust zum Beispiel. Das ist ja immer so eine Privatgeschichte eigentlich, die sich ganz selten ins Gesellschaftliche wandelt. Die Nibelungen tun das immer und das ist, glaube ich, die Stärke, die diesen Text bis heute ausmacht. Michael Lages über das deutsche Drama Friedrich Hebbels Die Nibelungen. Wir werden dem Stück in dieser Spielzeit noch mehrfach begegnen, Herr Lages. Vielen Dank fürs Gespräch. Gern geschehen. Deutschland 3.